Gemäß der faschistischen Dialektik zwischen Heldentum und Viktimisierung muss Trump sich selbst als maskulin, überlegen und zugleich als Opfer eines schaurigen Antagonisten präsentieren, der politisch wie performativ auszugrenzen ist. Ob man nun Hillary Clinton wegsperren will, Muslimen ein Einreiseverbot erteilt, Mexikaner als Vergewaltiger oder Chinesen als Krankheitsträger inszeniert. Der politische Gegner ist nicht nur falsch, sondern schlecht. Er muss nicht abgewählt werden, sondern ins Gefängnis oder Schlimmeres. Frauen werden auf den Griff in ihren Schritt und auf ihre Menstruation reduziert. Trumps idealisiertes ehemaliges Amerika gibt es nur für weiße Proud Boys. Leo Löwenthal hat die psychologische Ursache solcher populistischen Aggressionen bereits 1949 in seiner Schrift »Falsche Propheten – Studien zur faschistischen Agitation« untersucht. Er beobachtet das antagonistische Verhalten gegenüber der Welt von Menschen, die offen sind für lügende Agitatoren. Ihre Entfremdung und Ohnmacht einerseits, die gefühlte Konsistenz und Handlungsmacht der Gegenseite andererseits – lässt laut Löwenthal Menschen glauben, ihre Feinde seien in dieser Geschichte die Protagonisten und sie selbst als deren Gegner logischerweise die Antagonisten. Sie brauchen einen neuen Anwalt, einen Champion ihrer Triebe und Wünsche, der sie wieder zu Protagonisten macht, zu handlungsmächtigen, positiv erzählten Figuren in dem großen Spiel, das sie nicht mehr durchschauen. Sie suchen einen, der ihnen zwar eine Heldenreise vorlebt und vorschwärmt, auf der es einiges zu gewinnen gibt, der sie aber gleichzeitig mit allen Zumutungen, die einer solchen Reise innewohnen, verschont. Die entscheidende Attraktivität des protofaschistischen Agitators liegt darin, dass sich seine Anhänger nicht verändern müssen. So wie der Werbeslogan einer Diätkostlinie verkündete, »Ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst«, so verspricht der Agitator, die Welt mag sich weiter drehen, Minderheiten mögen zu Rechten kommen, Frauen sich emanzipieren, Privilegien sich umverteilen und so weiter. Doch mit mir muss euch das nicht interessieren. Mit ihm bleibt nämlich alles so, wie man es von früher zu kennen glaubt. Kurz, Make America Great Again.